Und am Prenzlauer Berg herrscht die Angst vorm Versagen. Sanierte Fassaden, im Kopf und der Kampf. Und ein Platz im Café mit den jungen Autoren. Für die besten Posen, hey, wir sind noch da. Denken den Tag lang, was die anderen wohl denken. Mit dem Neid in den Augen und dem Haarwachs im Haar. Verpasst, haben alles gesehen. Das Bugaboo Baby, unser neuestes Accessoire. Haben's geschafft, sind da, wohin wir wollten. Und haben uns auf dem Weg stetig aufgerieben. Blättern im Katalog für Selbstverwirklichungsbedarf. Lachen mit den Augen und handeln durchtrieben. Nimm keine Rücksicht, fühl dich unberechenbar. Nutze den Tag und wenn du nicht weißt wie, dann besuch ein einschlägiges Seminar. Erfinde dich neu, sei kreativ, wild und frei. Da lass deine eigenen Spuren in der Datei. Wissen.